Nachdem sich Anfang der 70er The Move auflösten, gründete Jeff Lynne sein Electric Light Orchestra und Ex-Sänger Roy Wood die Band Wizard. Dort setzte er das fort, was er mit The Move schon begonnen hatte. Hören wir das oft gecoverte und zitierte Ballpark Incidents.